es ist wieder mal so weit, das System hat zu jagen lassen gegen das Übel Nummer 1. In Mut zu großen Namen, ein Augenschläger soll mir sein und es rufen läuft Verstand. Eine Gefahr für den Frieden und die Freiheit im Land. Medienhetze gegen Nationalisten, gegen die, die versuchen, ihre Heimat vor dem Untergang zu schützen. Du stehst nun allein mit dem Rücken an der Wand. Das Recht auf eine freie Meinung hat man ja verkannt. Mit Knüppeln und Verboten zwingt man dich in die Knie, weil du sagst, was dir nicht passt und weil du nicht denkst wie sie. Medienhetze gegen Nationalisten, gegen die, die versuchen, ihre Heimat vor dem Untergang zu schützen. Die versuchen, ihre Heimat vor dem Untergang zu schützen.